nachts um drei noch Horrorfilme, da kriegt man nachts um drei noch Horror. Ein Schild besagt nicht jugendfrei und das bedeutet zweierlei. Erstens, an Kinder werden Filme verliehen, an Kinder werden Filme verliehen. Und zweitens, wer schon 18 ist und junge Freunde nicht vergisst, nimm 20 Filme mit im Auftrag seines Schulhofs. Nimm 20 Filme mit für seinen Schulhof. Wenn mir ein Kind von 8 erklärt, wovon ein Zombie sich ernährt, der reißt sich Menschenfleisch aus Leuten, die noch leben, reißt sich Menschenfleisch aus lebenden Leuten. Wie einer seine Frau zersägt, mit Messern dann ein Kind zerlegt. Und dass es mutig sei, wenn man dabei nicht wegschaut, dass es Mut sei, wenn man dabei nicht wegschaut. Dann frag ich mich, wie alt ich bin. Ich las von Huckleberry Finn, Tom Sawyer und der Floßfahrt durch die Staaten. Flog nordwärts mit Nils Holgersson, war heimwehkrank mit Robinson und weinte um den Häuptling der Apachen. Las Bücher durch von A bis Z unter der Schulbank und im Bett entstand die Welt der eigenen Träume und Gedanken. Doch Sprache, Geist und Fantasie sind nebensächlich wie noch nie. In der Konsumgesellschaft kalter Idioten, Konsumgesellschaft kalter Idioten. Wenn der Bedarf den Markt regiert, ist alles schon legalisiert, wofür sich Unbedarfte als Verbraucher eignen. Unbedarfte als Verbraucher. Wer alles herstellt, was sich lohnt, dabei selbst Kinder nicht verschont, lähmt ihre Herzen und vergiftet die Gehirne. Lähmt ihre Herzen und vergiftet die Gehirne. Ihr kriegt die Rechnung, wartet ab, ihr schaufelt am Familiengrab. Weil keiner fähig ist zu Liebe und zu menschlicher Beziehung. Nicht mehr fähig ist zu menschlicher Beziehung. Ihr kriegt die Rechnung, wartet ab. Ihr schaufelt am Familiengrab. Weil keiner fähig ist zu Liebe und zu menschlicher Beziehung. Nicht mehr fähig.